Antiquariat, Inhaber Karl Konrad Koriander, stand auf der Glastür eines kleinen Ladens. Draußen war ein grauer, kalter Novembermorgen und es regnete in Strömen. Die Tropfen liefen am Glas herunter und über die geschnörkelten Buchstaben. Alles, was man durch die Scheibe sehen konnte, war eine regenfleckige Mauer auf der anderen Straßenseite. »Die Geschichte kenne ich gar nicht«, dachte Bastian etwas enttäuscht. »Sie kommt überhaupt nicht in dem Buch vor, das ich bis jetzt gelesen habe.« »Na ja, jetzt zeigt es sich ja, dass ich mich eben doch die ganze Zeit geirrt habe. Ich habe schon wirklich geglaubt, der Alte würde jetzt anfangen, die unendliche Geschichte von vorn zu erzählen.« Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass eine kleine Traube von Messingglöckchen, die über ihr hing, aufgeregt zu bimmeln begann. Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, dicker Junge von vielleicht 10 oder 11 Jahren. Das dunkelbraune Haar hing ihm nass ins Gesicht. An einem Riemen über der Schulter trug er eine Schulmappe. Er war ein wenig blass und außer Atem, aber ganz im Gegensatz zu der Eile, die er eben noch gehabt hatte, stand er nun wie angewurzelt in der offenen Tür. Während Bastian dies las und zugleich die Stimme des Alten vom wandernden Berge hörte, begann es ihm in den Ohren zu brausen und vor den Augen zu flimmern. Was da erzählt wurde, war seine eigene Geschichte, und die war in der unendlichen Geschichte. Er, Bastian, kam als Person in dem Buch vor, für dessen Leser er sich bis jetzt gehalten hatte. Und wer weiß, welcher andere Leser ihn jetzt gerade las, der auch wieder nur glaubte, ein Leser zu sein, und so immer weiter bis ins Unendliche. Jetzt bekam Bastian es mit der Angst. Er hatte plötzlich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Er fühlte sich wie in einem unsichtbaren Gefängnis eingeschlossen. Er wollte aufhören, wollte nicht mehr weiterlesen. Aber die Stimme des Alten vom wandernden Berge fuhr fort zu erzählen, und Bastian konnte nichts dagegen tun, und nun hörte er ganz deutlich, wie sie sagte,